Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No, no tengo acento, se perdió. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Verehrte Hörerinnen und Hörer, hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Es ist ein neuer Samstag. Genauer gesagt, Samstag, der 21. Oktober 2017. Auf 91.4 FM, Radio Contrabanda, direkt aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskals. Zu Beginn zwei Weisheiten aus dem Kapitalbuch des Herrn Bertolt Brecht. Die Wirtschaft produziert den Krieg, aber die Politik soll ihn vermeiden. Die Außenpolitik ist defensiv, die Wirtschaft offensiv. Und zweitens, die Hauptschwierigkeit besteht darin, in die großen Geschäfte hineinzukommen. Ist man drinnen, wird es für die anderen schwierig, einen wieder hinauszuwerfen. Bertolt Brecht. Ich bin gerade an der Plaza Sant Jaume vorbeigekommen. Die ist mittlerweile schon voller Journalisten. Ich habe da Deutsch und Englisch sprechen gehört. Das heißt, alles bereitet sich auf die große Verkündung aus Madrid vor, die heute erfolgen soll. Es soll heute ganz konkret um den berüchtigten Artikel 155 der spanischen Verfassung gehen. Die Autonomie wird ausgesetzt. Und eine Art Verwalter oder Treuhänder aus Madrid geschickt, wird die zivile Verwaltung hier in Katalonien übernehmen. Was da genau beschlossen wird und in welchem Umfang und in welchem Ausmaße,

Aufzeichnung des Konzerts im Berliner Ensemble am 19. Dezember 2011 gab es mit Max Prosa, Barbara Thalheim, Wiglaf Droste übrigens dabei, Götz Wiedmann, Dota Kehr, jawohl, die Kleingeldprinzessin, Götz Steger, Kai Degenhardt, Frank Viehweg, Daniel Kahn, Konstantin Wecker, Prinz Chaos II., Jan Degenhardt, der zweite Sohn von Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader und Gisela May. Im Laufe der Sendung werden wir Auszüge aus diesem Konzert genießen können hier im Niemandsland. Doch möchte ich nun aus unserer Sendereihe Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, ein neues Kapitel vorstellen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 50. Teil. Durchbruch der Faschisten zum Mittelmeer. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta botar el último cartucho. In ihrem Buch Hotel Florida beschreibt die US-amerikanische Autorin Amanda Vail, was im April 1938 in Barcelona geschah. April 1938, Barcelona. Das Hotel Majestic war nach Jimmy Sheehans Meinung wahrscheinlich das mieseste Hotel in ganz Europa. Das Essen war schlecht und es gab nie genug. Wegen Stromausfällen waren die Zimmer häufig dunkel, und da in Barcelona keine Seife mehr aufzutreiben war, zogen die Zimmermädchen die schmutzigen Laken ab, bügelten sie und spannten sie einfach wieder auf die Betten, nach wie vor schmutzig, aber immerhin frisch gebügelt. Doch im Foyer oder im großen Speisesaal, wo die verspiegelten Wände mit Klebestreifen überzogen waren, damit sie bei Luftangriffen nicht zu Bruch gingen, traf man immer auf Grüppchen von Journalisten oder beurlaubten Mitgliedern der internationalen Brigaden. Sie redeten oder tranken, Sheehan, Hemingway, Martha Gellhorn, Tom Delmer, Herbert Matthews, der junge Jim Lardner, Evan Shipman, Marty Horihan. Die einzige Ausnahme war André Malraux, der bei den Kriegsgewinnlern und ihren Flittchen im Ritz logierte. »Mir sind Huren lieber als Langweiler«, sagte er. Sie mussten abends reden und trinken, denn die Tage waren voller schlimmer Nachrichten. Anfang April waren die Streitkräfte der Aufständischen, verstärkt durch italienische Truppen und deutsche und italienische Kampfflugzeuge, von Zaragoza aus weiter nach Osten vorgedrungen. Die Loyalisten mussten ins Ebro-Tal in Richtung Mittelmeer zurückweichen. Am 3. April eroberten die Nationalisten Lérida, damals zu Beginn des Krieges, als Capa und Gerda den Ort besuchten, die Festung der Pum-Milizen, und mit diesem Sieg fielen auch die Stauseen in den Bergen und die Wasserkraftwerke, die Barcelona mit Strom versorgten, in die Hand der Rebellen. Dann war Gandesa an der Reihe, wo amerikanische und englische Bataillone umzingelt wurden. Viele Soldaten wurden getötet, sehr viele waren anschließend vermisst. Und die Rebellen bewegten sich immer weiter vorwärts. Die angeschlagenen Truppen der Loyalisten zogen sich in dem Versuch, Menschen und Material zu schonen, zurück, gruppierten sich neu, kämpften weiter. Meistens verließen Hemingway und Martha schon vor Sonnenaufgang Barcelona, gewöhnlich begleitet von Delma und Matthews. Über von Bomben beschädigte Straßen, auf denen es von Flüchtlingen, Soldaten, Panzern und Artillerie wimmelte, waren sie stundenlang unterwegs auf der Suche nach einer aktuellen Story. Manchmal kam es auf ihrer Route zu Kämpfen und sie mussten einen Umweg nehmen. Manchmal bombardierten italienische Savoyas oder deutsche Heinkels die Straße oder Fiat-Kampfflugzeuge flogen gefährlich knapp über ihren Köpfen hinweg und sie mussten aus dem Wagen steigen und hinter Mauern Schutz suchen. In ihrem schicken offenen Auto boten sie einen verrückten Anblick. Hemingway in seiner schäbigen Strickmütze und dem abgeschabten Tweedjackett, Martha mit einem Schal, den sie zum Schutz vor dem Straßenstaub um ihren blonden Lockenkopf gewickelt hatte, Delma mit Fliegerkappe, die ihm allerdings zu klein war, und Matthews mit der unvermeidlichen Zigarre im Mund. Die Leute hielten sie für Russen. Das Wetter war beunruhigend mild und frühlingsartig, und die zur Verteidigung befestigten Steilufer entlang des Ebro, die Abhänge der küstennahen Sierra, an denen die Mandelbäume blühten, und das kristallklare Meer sahen aus wie eine Kulisse. Selbst die Frühlingssonne hatte für Martha das Aussehen von durchscheinendem Papier, wie sie schrieb. Nur war da eben auch noch das höchst reale Dröhnen schwerer Geschütze, das Rumpeln der Panzer und das Bung-Bung-Bung der Bomben, die von den silbernen Heinkels und Savoyas abgeworfen wurden. Und ganz real wurde Territorium verloren und Menschen starben. Etwas vergleichbar Schlimmes wie die Zerstörung ringsum hatte Martha noch nie erlebt, und ihre Stimmung sank ins Bodenlose. Zwar konnte sie sich in Briefen an Eleanor Roosevelt noch in Rage schreiben, insgeheim jedoch war sie verzweifelt. »Es war schwer zu glauben, dass der Krieg fast vorbei und fast verloren war«, schrieb sie in ihr Tagebuch. Am 4. April stießen sie in den Bergen hinter Raskeda, am Ostufer des Ebro, auf Milton Wolf, Freddy Keller, Elva Bessie und mehrere andere Mitglieder des Washington-Lincoln-Bataillons, die sich ihren Weg durch feindliche Linien gekämpft hatten und nackt durch den Ebro geschwommen waren, um sich in Sicherheit zu bringen, nachdem sie während der Nacht von nationalistischen Infanteristen umzingelt worden waren. Keller war an der Hüfte verwundet worden, aber immerhin davongekommen. Viele von denen, die gehofft hatten, über den Fluss zu entkommen, waren ertrunken oder von den Aufständischen erschossen worden, und der Bataillonskommissar Dave Doran und Robert Merriman, der Stabschef, auf dessen Großtaten in Belchite Martha damals stolz wie eine Geiß gewesen war, wurden noch vermisst. Doch diese schlimmen Rückschläge schienen Hemingway nicht weiter anzufechten. Schon seit er als Junge in Michigan jagen und fischen gegangen war, hatte er aus der Gemeinschaft von Männern Stärke gezogen, daraus ein Mann unter Männern zu sein. Sich nun wieder in der Gesellschaft der loyalistischen Befehlshaber zu befinden, die er so bewunderte, gab ihm offensichtlich Auftrieb. Und dabei war auch Martha mit ihren langen Beinen und ihrem Kessenmundwerk hilfreich. Am 10. April speisten sie mit Oberstleutnant Juan Modesto, dem zähen, attraktiven, sarkastischen 32-jährigen andalusischen Kommunisten, in dessen Hauptquartier inmitten eines Weinguts Hammelkoteletts mit Tomaten und Zwiebeln, und tranken roten Wein aus einer Blechkanne. Modesto wirkte in seiner abgetragenen Uniform und seinen Alpargatas zwar erschöpft und schmuddelig, doch er behauptete zuversichtlich, dass die Nationalisten es niemals bis zum Meer schaffen würden. Im selben Augenblick schlug knapp 100 Meter entfernt eine Granate ein. »Ach, sie schießen auf die Landkarte«, sagte er abfällig. »Diese Art von Schießerei muss man nicht ernst nehmen.« Solche Reden liebte Hemingway, und er machte sich einen Teil der Großspurigkeit Modestos zu eigen, indem er den amerikanischen Lesern seine NANA-Depeschen mitteilte: »Francos Streitkräfte werden in ihrem Versuch, entlang des Ebro vorzurücken, wirkungsvoll aufgehalten.« Nur wenig mehr als eine Woche später verkündete allerdings ein Mitternachtsbulletin, herausgegeben vom Büro Constancia de la Moras, dass es an der Küstenstraße südlich des Flusses Probleme gegeben habe. Am darauffolgenden Tag, dem 15. April, einem Karfreitag, schlossen sich Hemingway und Martha, Matthews und Delma an, um sich selbst einen Eindruck von den Geschehnissen zu verschaffen. Es war 4 Uhr morgens, als sie aus Barcelona herausfuhren. Im Schein des silbernen Mondes verblasste das blaue Glühen der Verdunklungsleuchten. Delma saß am Steuer. In der Nähe von Tarragona ging die Sonne auf und schien auf Flüchtlingsgrüppchen, die in Richtung Norden unterwegs waren. Sie hatten nur wenig bei sich, denn sie hatten ihre Wohnungen überstürzt verlassen müssen. In Tortosa, an der Spitze des Ebro-Deltas, einer früher pittoresken, kleinen, jetzt von täglichen Bombenangriffen verwüsteten Stadt, überquerten die Journalisten die reißende gelbe Flut des Flusses auf einer großen Stahlbrücke mit 3 Pfeilern und bogen nach links auf die Straße nach Valencia ab. Sie fragten sich, wo die Kämpfe jetzt stattfinden mochten und was sie wohl hinter der nächsten Kurve erwartete. Sie sollten es schnell genug erfahren. Erste Bomber, dann Kampfflugzeuge rührten über die Straße und sie hechteten aus dem Wagen in Deckung. Auf Tortosa hinter ihnen und auf die Linien der Loyalisten vor ihnen fielen Bomben, und die Kampfflugzeuge beschossen Uldecona, ihr eigentliches Ziel. Gleichzeitig rasten Motorradkuriere die Straße hinauf und hinunter, doch nicht einmal sie wussten, was hier geschah. Am Stadtrand von Uldecona klärte eine Gruppe loyalistischer Stabsoffiziere, die sich um eine Landkarte drängten, die Journalisten auf. Die Nationalisten hatten die Regierungslinien durchbrochen und kämpften sich nun den Weg nach Minaros an der Küste frei. Zwei weitere Abteilungen der Rebellen marschierten in Richtung Norden vor. Hemingway befürchtete, von den vorrückenden Nationalisten eingeschlossen zu werden. Er wies Delmar an, umzudrehen und auf dem Weg zurückzufahren, den sie gekommen waren. Nachdem sie jetzt seit bereits fast 8 Stunden unterwegs waren, hatten sie Hunger und machten in einem Olivenhain Mittagspause, wo sie Jimmy Sheehan trafen, Joe North vom Daily Worker und zwei weitere Kollegen, die auf dem Weg nach Uldecona waren. Während sie ihre Sandwiches verzehrten, flogen weitere Bomber mit Ziel Tortosa über sie hinweg und bald breitete sich eine Wolke aus Rauch und Staub am Horizont aus, begleitet vom andauernden Donnern der Explosionen. Als das Bombardement schließlich aufhörte, versuchte Hemingway, Sheehan von der Weiterfahrt in Richtung Front abzubringen. Doch Sheehan, der argwöhnte Hemingway versuche, für sich einen Exklusivbericht herauszuschlagen, bestand auf seinem Vorhaben. Gefährlich war es auf jeden Fall, egal in welche Richtung man sich bewegte. Als Delmar um die neuen Bombenkrater auf der Straße außerhalb von Tortosa herumnavigierte, kam ein wild gestikulierender Wachposten auf das Auto zugerannt. Die Brücke, über die sie am Morgen gefahren waren, die massive Stahlkonstruktion, von der Hemingway gemeint hatte, sie sei unzerstörbar wie eine Flasche an einer Schnur bei einem französischen Jahrmarkt, war vor etwas mehr als einer Stunde zerbombt worden, und der einzige Weg über den reißenden Ebro führte über eine klapprige Fußgängerbrücke, die von dem Bombardement ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen war. Soldaten legten gerade schon hastig Planken aus, um sie zu verstärken und die Lücken zu schließen. Lastwagen kamen hier nicht drüber, aber ihr Auto würde es vielleicht schaffen. Die Journalisten beschlossen, sich auf das Risiko einzulassen. Die Savoyas der Nationalisten konnten jede Minute wieder auftauchen und das Auto war ein leichtes Ziel. Hemingway und Matthews stiegen aus und gingen zu Fuß, um das Gewicht des Autos zu verringern, und Delmar ließ die Kupplung kommen und rollte auf die Brücke, vor sich ein Maultierkarren, der sich auf seinen eisenbeschlagenen Rädern mit einem ominösen Rattern über die Brücke bewegte. Auf halbem Weg gähnte ein Loch und sie wendeten ihre Augen ab, um nicht sehen zu müssen, wo sie landen würden, wenn die Brücke nachgab. Als sie dann endlich am jenseitigen Ufer ankamen, erwartete sie ein Inferno. Tortosa stand von den morgendlichen Angriffen noch in Flammen und Delmar blieb nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich durch die Straßen voller brennender Trümmer zur Landstraße nach Barcelona zu fahren. Dort mussten sie abbremsen, denn die Straße war verstopft mit Militärfahrzeugen und fliehenden Zivilisten. Keiner sprach. Martha, plötzlich erschöpft, lehnte ihren Kopf gegen das Autofenster und starrte die Menschen an, an denen sie vorbeifuhren. Eine alte Frau, die vorsichtig ein Huhn in den Armen hielt, eine junge Frau mit einem Kanarienvogel in einem Käfig, eine Mutter, die sich sonderbarerweise mit Hilfe eines kleinen Spiegels ihr Gesicht schminkte. Und Martha dachte bei sich, während sie gegen ihre Verzweiflung ankämpfte: Ein Rückzug kann tapferer sein als ein Angriff. Es war schon dunkel, als Hemingway und seine Begleiter vor dem Majestic in Barcelona eintrafen. Zwar waren sie 14 Stunden lang praktisch ohne Unterbrechung unterwegs gewesen, aber sie mussten noch ihre Depeschen verfassen. Hemingway fügte seinem Text für NANA die Bitte an, man möge doch ein Telegramm an seine Ehefrau Pauline schicken und ihr mitteilen, dass es ihm gut gehe. Und in seiner Depesche, die er an jenem Abend schrieb, tauchte erstmals ein Anflug von Zweifel in seiner hoffnungsfrohen Darstellung auf, die er schon so lange aufrecht zu erhalten suchte. Der Karfreitag, so seine Worte, bedeutete eine schreckliche Nacht für das Westufer des Ebro. Noch kannte er das ganze Ausmaß des Schreckens nicht. Am Nachmittag, als er und seine Gefährten sich über die Brücke bei Tortosa mühten, waren Soldaten der 4. Navarrischen Division des aufständischen Generals Alonso Vegas überglücklich bei Vinaroz in das Mittelmeer hineingewartet, und ihr Anführer tauchte seine Finger in das Salzwasser, als wäre es Weihwasser, und bekreuzigte sich. »Das siegreiche Schwert Francos«, so sollte es dann später eine Zeitung im aufständischen Sevilla formulieren, »hat das von den Roten besetzte Spanien in 2 Hälften geteilt.« Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 50. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2017. Zum Nachlesen meine Literaturempfehlungen: Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im spanischen Bürgerkrieg. Die Autorin heißt Amanda Vail. Das Buch ist aus dem Amerikanischen übersetzt von Susanne Held, erschienen 2014 im Original Hotel Florida und 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Ebenfalls empfehlenswert in diesem Kontext Ernest Hemingway, 49 Depeschen, ausgewählte Zeitungsberichte und Reportagen aus den Jahren 1920 bis 1956, erschienen bei Rowohlt in Hamburg 1972. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilli Marleen. Wie einst Lilli Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilli Marleen, wie einst. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne möchte ich mit dir gehen. Mit dir, Lilli, mit dir. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilli Marleen. Mit dir. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein Verliebtes. Wenn sich die späten Nebel drehen, werde ich bei der Laterne stehen, wie einst Lilli Marleen. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda, ein herrlicher Herbstmorgen hier in der Stadt. Es hat sich ein kleines bisschen abgekühlt, aber ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, es soll wieder wärmer werden. Ab Montag soll es wieder richtig heiß werden. Der Sommer kehrt zurück. Hallo Werner, guten Morgen. Der Sommer und der heiße Herbst wahrscheinlich auch. Ne? Ich komme gerade von der Straße, da ist alles wie immer. Ne? Die Eltern tun ihre kleinen Kinder durch die Gegend fahren im Kinderwagen. Andere führen den Hund aus, wieder andere gehen zum Bäcker, um Brot zu kaufen. Ne? Alles ist ruhig und schön und gut. Und dann komme ich hier rein und höre dann Lili Marlene. Ja, das erinnert einen natürlich an nicht so friedvolle Zeiten. Oder davor noch spanischer Bürgerkrieg, und da wären wir ja schon fast wieder beim Thema. Ne? Spanischer Bürgerkrieg, theoretisch von 36 bis 39, und jetzt haben wir 2017, also muss ich jetzt noch sagen, normalerweise sind Geheimnisse bei mir sehr gut aufgehoben, aber bevor Dedi jetzt das Mikro eingeschaltet hat, hat er zu mir gesagt, darf ich doch verraten, Dedi, ne? Hat er gesagt. Was denn? Kommt darauf an, welches Geheimnis du jetzt ausplauderst. Du hast gesagt, Kacke am Dampfen. Also solche unflätigen Wörter nimmst du in den Mund. Ne? Ja, aber weil das halt leider so ist, vielleicht sollten wir, um unsere Hörer nicht gleich wieder runterzureißen, wo sie gerade erst aufgestanden sind, vielleicht sollten wir zuerst mal ein paar positive Nachrichten bringen. Bist du einverstanden? Ja, klar, bitte. Nur okay, zu. Okay. Da ist zum Beispiel Daniela de Jesus Cosío. Weißt du, wer das ist? Unsere Hörer wahrscheinlich keine auch Ahnung. Nicht. Ne? Aber wird schon irgendwas. Die hat jetzt versichert und sie schwört, dass der Bikini das Kleidungsstück ist, in dem sie am liebsten den Sommer verbringt. Ist das nicht eine sympathische Meldung? Also das ist irgendwie so ein mexikanisches, aufgehendes Modell-Sternchen. Gehen wir eine Klasse höher, da wäre dann Letizia, das ist unsere Königin hier in Spanien, und die hat jetzt bewiesen, dass das Königshaus zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Warum? Die hat sich ein ganz einfaches, schlichtes Kleidchen gekauft. Also nicht etwa, dass das ihr persönlicher Designer gemacht hat. Ne? Geblümt, und alle sagen, das steht ihr ganz fantastisch. Und woher hat sie dieses Schnäppchen? Von Zara, und kostet nur 49 Euro. Ist das nicht sympathisch? Ja, Werner, wie viel willst du denn von diesen Nachrichten noch bringen? Ich meine, du hast gesagt positive Nachrichten. Na gut. Das ist ja nicht positiv, das ist ja... Ja, doch. Das ist ja... Die schmeißt nicht unser Geld ja zum schimmliger Fenster Joghurt aus. Aus. Die geht zu Zara und kauft gut, sich was. Okay. Na gut, aber gehen wir ein bisschen mal wieder in eine ernsthaftere Richtung. Trump zum Beispiel, Donald Trump, ne? Vielleicht sollten wir uns auf den auch konzentrieren. Auf den wurde jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt. Aber nicht so wie früher da an Häuserwänden in irgendeinem kleinen Dorf im Wilden Westen, Zettel an der Wand, wanted, dead or alive. Da war also jetzt vor 2-3 Tagen eine ganzseitige Anzeige in der Washington Post, wo 10 Millionen Dollar ausgesetzt sind für Informationen, die dazu führen, dass gegen Donald Trump ein Impeachment eingeleitet wird, also ihn abzusetzen. Mal sehen, ob da jemand sich diese 10 Millionen verdient nach diesen ganzen Weinstein und anderen Schweinen in Hollywood, nach dieser Affäre wäre doch jetzt der Zeitpunkt, wo man genau an dem gleichen Thema dem Trump auch an Karren fahren könnte. Ja, das ist ja vollgestopft mit machistischen und sexistischen und grabscherischen Dreckskerlen, dieses Hollywood und auch diese amerikanische Regierung. Aber das ist wahrscheinlich im Patriarchat das tägliche Brot für sehr viele Frauen. Die müssen einfach die Zähne zusammenbeißen und versuchen, trotz dieser Dreckskerle irgendwie ihr Leben zu führen und eine ehrliche Arbeit zu finden. Meine Damen und Herren, es war eine bewegte Woche mal wieder. Es war mal wieder alles, was das separatistische Herz begehrt. Es gab Dramatik, es gab Frustration, es gab Aufregung, es gab Hoffnung, es gab jede Menge Klamauk und Unsinn, es gab Satire, es gab Presseerklärungen, es gab absurde Verrenkungen, und nichts ist herausgekommen. Wir befinden uns in derselben Situation. Die Abwärtsspirale geht nach unten. Eine kleine Chronik. Heute ist der Ministerrat zusammengetroffen in Madrid, ein außerordentlicher Ministerrat. Und dieser Ministerrat hat soeben beschlossen, welche Maßnahmen des Artikels 155 der spanischen Verfassung in welchem Ausmaß angewendet werden, um, wie Sie selber sagen, die verfassungsmäßige demokratische Ordnung in Katalonien wiederherzustellen, die durch das Ausscheren der Generalitat bzw. der Regierung, der katalanischen autonomen Regierung ausgesetzt wurde. Die demokratische Verfassung war hier ausgesetzt, die wurde einfach abgesetzt und nun versucht man, die wieder durchzusetzen. Das ist ungefähr der Stand der Dinge. Beide Seiten im Streit um die sogenannte Unabhängigkeit Kataloniens rasen mit Volldampf auf eine direkte Konfrontation zu. Eine direkte Konfrontation wird natürlich so aussehen, dass die Waffe, die die Generalitat de Catalunya jetzt hat, die Separatistenführung, ist massenhaft Leute auf die Straße zu treiben und zu versuchen, eben durch Massenproteste das Schlimmste zu verhindern. Die politische Führung hier in Barcelona weigerte sich am Donnerstag, das Ultimatum der Zentralregierung zu erfüllen und ausdrücklich auf die Bildung eines eigenen Staates zu verzichten. Das war nämlich die Bedingung, um überhaupt in Verhandlungen einzutreten, die die Zentralregierung gestellt hatte. Unmittelbar danach kündigte die Regierung in Madrid Zwangsmaßnahmen gegen die wirtschaftlich starke Region im Nordosten, hier also in Katalonien, an. Erst wenige Minuten vor dem Ende des Ultimatums, um 10 Uhr, veröffentlichte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont seine Antwort. Darin erklärte er sich lediglich zum Dialog bereit und drohte mit der Unabhängigkeit. Wenn die Staatsregierung weiterhin den Dialog verhindert und die Repression fortsetzt, kann das katalanische Parlament die formelle Unabhängigkeitserklärung beschließen, wenn es dies für angemessen hält. Er hat aber nicht gesagt, dass er sie schon beschlossen hat, weil das war ja genau die Forderung der Regierung. Er solle nun endlich mal sagen, hat er die denn schon beschlossen oder nicht? Darauf wollte Puigdemont sich überhaupt nicht einlassen. Er hat also gesagt, er habe sie nicht beschlossen. Und das erinnert mich an einen Satz von Udo Lattek. Udo Lattek hat einmal gesagt, wunderbar, wie er seinen Körper zwischen sich und den Gegner schiebt. Er meinte Gerhard Müller. Und Puigdemont ist auch ein Meister in dieser Taktik. Er schiebt den Körper zwischen sich und den Gegner, seinen eigenen Körper. Nun ist also folgende Situation, meine Damen und Herren. Beide Seiten erklären sich ständig zum Dialog bereit, aber die Abwärtsspirale geht gnadenlos nach unten. Wenn die Staatsregierung weiterhin den Dialog verhindert und so weiter, dann wird die Unabhängigkeit beschlossen. Dabei bezog er sich auf den 10. Oktober, als die Unabhängigkeit bereits erklärt, aber sofort wieder ausgesetzt worden war. Daraufhin kündigte die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy an, sie werde mit Zwangsmaßnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen vorgehen. Die Zentralregierung habe das Nein aus Barcelona zur Kenntnis genommen, hieß es in einer in Madrid veröffentlichten Mitteilung. Deshalb werde man die im Verfassungsartikel 155 vorgesehenen Schritte einleiten, um in Katalonien die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Wie gesagt, heute das Treffen des Ministerrats. Es sollen konkrete Maßnahmen beraten werden. Die Verfassung erlaubt es der Zentralregierung, Zitat, die notwendigen Mittel zu ergreifen, Zitat Ende. Was immer das auch sein mag, denn dieser Artikel wurde noch nie in der spanischen Geschichte aktiviert, um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen. Sie könnten also jetzt Puigdemont absetzen, die katalanische Regierung auflösen und eine Neuwahl des Regionalparlaments erzwingen. Das haben sie schon angekündigt. Im Januar wird es hier in Katalonien Neuwahlen geben. Diese Nachricht ist schon draußen. Der nächste Schritt wird sein, sie werden Puigdemont absetzen. Puigdemont absetzen wird aber nicht so leicht sein. Sie müssen also physisch in den Palau de la Generalitat reingehen, diesen Mann ergreifen, links und rechts ihn von seinem Amtssessel heben und in eine Bullenwanne zerren und ihn dann irgendwo hinbringen. Verbringen nennt man das im Amtsdeutsch. Er wird dann irgendwohin verbracht. Es ist also das erste Mal seit Inkrafttreten der Verfassung von 1978, dass diese Regelung überhaupt verwendet wird. Der Konflikt zwischen Madrid und Barcelona hat sich seit Wochen unglaublich zugespitzt. Die katalanische Regierung setzte sich über ein Verbot des Verfassungsgerichts hinweg und organisierte am 1. Oktober, also wie gesagt, ein Referendum über die Unabhängigkeit. Dabei kam es zu einem massenhaften Polizeieinsatz gegen Teilnehmer der Abstimmung. Bei einer Beteiligung von 42,3% stimmten 90,1% für eine Loslösung von Spanien. Also eine Minderheit der Wahlberechtigten will eine Loslösung von Spanien. Diese Minderheit hat aber einen gewaltigen Propagandaapparat und eine unglaublich disziplinierte Organisationsstruktur. Und diese Organisation funktioniert wirklich in einem Maße, dass man nur staunen kann. Die letzten Jahre gab es hier bei der Diada Massenaufmärsche, die stehen dem Regime in Nordkorea an nichts nach. Werner, oder? Was man da so gesehen hat, das war wirklich unglaublich. Das waren 10-mal die Olympischen Spiele hintereinander organisiert. Also eins kann man sagen, sie haben Geld und sie haben Disziplin. Noch etwas Wichtiges. Heute Nachmittag wird es eine große Demo geben, oder heute Mittag. Freedom for the Jordis. In Barcelona und anderen Städten Kataloniens gaben schon am Dienstag die Führungsmannschaften der Separatisten die Parole raus, auf die Straße, Leute. Am Dienstagabend sind Hunderttausende diesem Aufruf gefolgt und haben gegen die Inhaftierung führender Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. Allein in Barcelona waren es nach Angaben der Organisatoren 200.000 Menschen. Sogar in Berlin versammelten sich rund 150 Menschen am Brandenburger Tor. Die spanische Audiencia Nacional hat am Montag den Präsidenten der Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung, Jordi Sánchez, und den Chef der Kulturvereinigung Omnium Cultural, Jordi Cuixart, in Haft nehmen lassen. Und nun haben sie also politische Gefangene, die es aus dem Knast zu holen geht. Jetzt heißt es, holt die Jordis aus dem Knast, lasst die Jordis frei. Werner, was denkst du? Sind das politische Gefangene oder sind das also Schelme, die man jetzt ergriffen hat? Zu dieser Demonstration noch heute Nachmittag um 17 Uhr soll die beginnen. Und also das wird wieder eine von den wirklich großen Massendemonstrationen, die ja in letzter Zeit hier permanent stattfinden. Alle haben dazu aufgerufen, also nicht nur der African National Congress, ANC, Asamblea Nacional de Catalunya und Omnium, wo diese zwei Jordis, die sichtbaren Spitzen sind von diesen Organisationen, die jetzt seit 2 oder 3 Tagen im Knast sitzen. Hauptsächlich geht es darum, über diese Repressionsmaßnahme und natürlich, und aus meiner Sicht auch, finde ich, das sind auch politische Gefangene, ne? Und natürlich in keiner Demokratie, aber auch in keiner Diktatur gibt's politische Gefangene. Die haben irgendwas Ungesetzliches gemacht und deshalb sind sie Kriminelle und deshalb sind sie im Knast, nicht aus politischen Gründen. Aber trotzdem, also vielleicht gibt es noch kleine Unterschiede zu Nordkorea oder auch zu Erdogan in der Türkei, aber die Richtung ist schon eindeutig die, ne? Und wer auch jetzt natürlich an erster Stelle aufgerufen hat, außerdem sind noch andere Gewerkschaften, linke Parteien und natürlich auch diese angeblich linksradikale KUP hier, antikapitalistische Formation nennen die sich, Studentenorganisation COS, die Coordinadora de Obrera Sindical, das ist so eine, der Gewerkschaftsflügel, sagen wir, von dieser KUP, und auch ein sehr eines der Mottos bei dieser Demonstration wird auch sein, und das hat natürlich auch eine gewisse Anziehungskraft jetzt auch für andere, nicht nur für Independentistas: Republik jetzt oder Republik sofort. Ja. Und dann, also Hauptmotto in Zukunft, wenn das jetzt also passiert, dass, wie du vorher gesagt hast, der Ministerrat ist seit 10 Uhr versammelt, und jetzt geht's darum, diesen sogenannten Artikel 155 anzuwenden. Dann spätestens um 1 Uhr wollen sie das dann dem Senat, also dem Oberhaus vom Parlament, mitteilen. Und die haben dann noch ungefähr, weiß nicht, 7 Tage oder 10 Tage Zeit, sich auszusprechen. Da wird es aber ungestreift durchgehen, weil diese PP dort die Mehrheit hat im Senat. Ja, das ist, vielleicht sollte ich noch kurz sagen, was dieser Artikel 155 überhaupt bedeutet. Ne? Da steht so drin, und alles muss man von vornherein mit überlegen, das ist alles sehr vage formuliert. Ne? Also es geht ungefähr so, wenn eine autonome Regierung sich nicht verfassungs- bzw. gesetzeskonform verhält oder gegen das allgemeine Interesse von Spanien verstößt, dann kann die spanische Regierung die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Landesregierung zu zwingen, ihren Obliegenheiten nachzukommen, um das Interesse der Allgemeinheit zu wahren. Ja. Also dann heißt, dann kann die spanische Regierung Maßnahmen ergreifen. Wenn ja, was für Maßnahmen, das weiß niemand so genau. Ne? Und wie soll das dann passieren? Das sagt der zweite Absatz von diesem Artikel. Zur Durchführung dieser Maßnahmen ist die Regierung befugt, allen Institutionen der Autonomie Anweisungen zu geben. Ja, gut, dann gibt's ihre Anweisungen, und wenn die nicht reagieren, wenn die nichts machen, wenn die Beamten streiken, was jetzt ins Spiel gebracht wird, dass das eine Möglichkeit wäre, ne, ist natürlich völlig lächerlich, aber wenn das passieren würde, was macht die Zentralregierung dann? Ne? Und weil das alles so vage formuliert ist, haben die dann also ziemlich freie Hand zu machen, was sie wollen. Jetzt ist natürlich so, dass muss das die Regierung beschließen. Und dafür würde es vielleicht reichen, diese PP zusammen mit dieser neuen Partei da, Ciudadanos, die mindestens gleich oder noch weiter rechts sind als die PP, aber selbst wenn er das könnte, will der Rajoy das nicht alleine durchziehen, weil er natürlich eine breite Unterstützung braucht, ja, und ist deshalb an die PSOE, an die Sozialisten rangetreten, und die haben auch schon ihr Verständnis und ihre Zustimmung signalisiert. Also von daher ist er abgesichert. Gut, welche Maßnahmen wird er dann ergreifen? Obwohl es ein Quatsch ist, in der Zukunft zu reden, weil diese Intervenierung, die Aufhebung der Autonomie, die hat ja schon vor ein paar Wochen angefangen auf allen Ebenen. Aber dann könnte er also direkt in die katalanische Politik eingreifen und, wie du gesagt hast, auch Politiker natürlich, einzelne Politiker festnehmen, absetzen, die Mossos, die hiesige Landespolizei, würde dann in Zukunft von Madrid aus regiert werden. Finanzen und Steuern, ja, da haben sie ja diese Hausdurchsuchung gemacht, wo gerade diese zwei Jordis zum ersten Mal aufgefallen sind, und intervenierendes Fernsehen von hier, TV3, das katalanische Radio, also alles geht in diese Richtung, ne? Gleichschaltung der Presse, Schulen auch, was die Rechte in Restspanien behauptet dauernd, dass hier in Katalonien die Kinder indoktriniert werden, ja. Und deshalb muss man das Schulwesen auch noch abnehmen. Und da gab es gestern ein süßes Video von Messi in seinem Auto. Da sitzt sein zweitältestes Kind auf dem Rücksitz im Kinderstuhl und singt dann Juan Petit Juan Baya, Baya, Baya, Baya, Juan Petit Juan Baya, Baya, Amal, Tit, Tit, Tit, Amal, Tit, Tit, Am la ma ma ma. Gut, was ist passiert? Piqué schreibt einen Kommentar zu sehen. Das ist der Beweis, wie die Kinder hier in Katalonien indoktriniert werden. Nee, aber es jetzt sollte ein Witz sein, aber das ist wirklich ernst zu nehmen. Eine kleine Anmerkung. Ernst zu nehmen sind natürlich Sachen, die ich weiß aus erster Quelle von Müttern, die das auch erzählen, die wirklich sagen, die Kinder werden indoktriniert in den Schulen. Denen wird von vielen Lehrern erzählt, dass Spanien Katalonien bestiehlt, dass Spanien ist das Unglück für das katalanische Volk und solche Sachen. Die werden natürlich auch gesagt. Das ist ja nicht, dass die sich das nur aus den Fingern saugen, sondern es sind wirklich reale Geschichten, die dahinter stecken und auch ein realer Zorn von vielen Eltern, die eben nicht Independentistas sind, die nicht so denken und ihre Kinder kommen manchmal verstört nach Hause und erzählen dann, dass die Lehrer, wie auch bei dem letzten sogenannten Generalstreik von den Lehrern, von separatistischen Lehrern, auf die Straße geführt wurden, Minderjährige, um an der Demo teilzunehmen. Und das sind natürlich doch schon Dinge, die greifen wirklich in das Fach Indoktrinierung rein. Und das muss man einfach zugestehen und zugeben, sonst versteht man natürlich vieles nicht. Man kann natürlich nur auf eine Seite eindrechen, aber beide Seiten sind hier, würde ich mal sagen, zu 50% beteiligt, um den Hass auf die Gegenseite zu schüren. Das ist einfach so, das muss man sehen. Naja, zu dieser Geschichte... Einmal ist es natürlich so, dass jeder Lehrer irgendwie, ob er will oder nicht, unbewusst, sagen wir mal, seine Ideologie transportiert und oder durchblicken lässt oder die Kinder merken das einfach. Ja. Und weil es eben hier viele Independentistas gibt, ist das auf der einen Seite auch normal. Auf der anderen Seite, wie das von Madrid aus behauptet wird, dass die hier systematisch indoktriniert werden, also geplant, ja. Und das stimmt nicht. Das ist eine glatte Lüge. Und also da muss man differenzieren. Und dann natürlich auch noch, welche Eltern beklagen sich da? Das können zum Beispiel Wähler von PP oder von Ciudadanos sein, die natürlich alles glauben und nachbeten, was aus Madrid kommt. Ja, Werner, die Independentistas Eltern werden sie nicht beschweren. Nee, ja, klar. Ja, natürlich, ja, aber das muss man auch drauf haben. Oder Leute, die PSOE-Anhänger sind, aber rechte PSOE-Anhänger, die würden das auch sagen, ja. Aber gut, jedenfalls, das ist die Richtung und wie gesagt, jetzt Medien, Gleichschaltung oder irgendwie die kritischen Leute absetzen in den Medien. Moment, und, kritische Leute, und, das geht, du meinst jetzt Leute von links oder meinst du ja, alle nee, Independentistas wären wenn kritische die, Leute? Wenn die hier das Fernsehen ja. von hier, von Katalonien, unter ihre Fittiche nehmen oder auch Radio, wer weiß, Zeitungen. Das ist jedenfalls die Richtung, in die es geht. Ob sie dann oder wann sie dann diesen Schritt unternehmen, das werden wir dann sehen. Aber gut, ich glaube, dass wir nächsten Samstag um diese Zeit wieder hier sitzen. Und das nächste Ultimatum abwarten. Nee, ich meine, wenn es nächsten Samstag keine Direktsendung gibt, dann haben sie uns auch verhaftet und dann können wir unsere Hörerinnen und Hörer nur auffordern, dann, wenn dann diese Forderungen kommen von Amnesty International und da war's und so, bitte anklicken und unsere Freilassung. Und was für ein schöner Sonntag. Free Werner, holt Werner aus dem Knast. Wir hatten unter den Lehrern zu Beginn des Kurses eine Debatte. Da ging es darum, wie reagieren wir eigentlich, wir als Lehrer, auf dieses Phänomen? Wie stellen wir uns dieser Frage, wenn auch Schüler fragen, mit wem gehst du, mit Katalonien oder mit den Spaniern? Und da gab es verschiedene Meinungen. Wir haben einen Englischlehrer, der ist ultrakatalanistisch, weil sein Eheweib natürlich auch sehr katalanistisch ist. Und der plädierte ganz klar für die Unabhängigkeit und man müsse das den Kindern erklären. Meine Position war anders. Ich habe da die Position vertreten, dass man neutral sein sollte in diesem Punkt. in diesem Punkt, nicht in anderen politischen Fragen. Man soll nicht immer neutral sein als Lehrer. Man soll schon sagen, was ist richtig und was ist falsch. Objektiv ist natürlich schwer, manchmal zu sagen, was richtig und falsch ist. Aber insgesamt soll man schon machistisches, faschistisches, sexistisches, sollte man bekämpfen, anprangern und den Kindern auch erklären, warum das so ist. Aber in diesem Fall war ich für absolute Neutralität, weil ich genau weiß, wie das funktioniert. In der Klasse sollen die Kinder im Klassenzimmer einfach wissen, ihr seid alle willkommen, ich bin keiner von der einen oder der anderen Seite. Ihr sollt debattieren mit guten Argumenten, ihr sollt euch respektieren und beide Seiten sind in meinen Augen gleich. Ihr seid die Schüler, ihr seid gleich und ihr müsst euch vertragen, egal welche politische oder fußballmäßige Meinung ihr habt. Einer ist für Madrid, der andere ist für Barca. Da kann ja niemand sagen, mein Verein ist aber besser, dein Verein ist doch das Letzte. So argumentieren ja viele und sagen, Real Murcia ist das Größte auf der Welt, Atletico Madrid, es gibt nichts anderes, es gibt nichts Besseres als Borussia Dortmund. Hihi, haha. Es geht um Identitätsfindung und Identitäten und wir haben ja gesehen, wo das letzten Endes alles hinführt. Gut, meine Damen und Herren, ein bisschen Musik, wir haben viel geredet und gleich im Katastrophenblock gibt es da noch mehr Aktuelles zu diesem Thema. Die Toten Hosen kreisen hier auch schon wieder auf meinem Plattenteller. Laune der Natur, Track 11, wie viele Jahre? Hasta la muerte. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, el 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 21. Oktober 2017. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Samstag mit Hintergründen und Wochenchronik. Mit Arbeitsniederlegungen und Protesten haben die Menschen in Katalonien am Dienstag gegen die Verhaftung von zwei führenden Vertretern der Unabhängigkeitsbewegung protestiert. Der Präsident der Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung ANC, Jordi Sánchez, und der Chef der Kulturorganisation Omnium Cultural, Jordi Cuixart, waren am Montag zu einer Anhörung vor der Audiencia Nacional in Madrid erschienen. Dieses 1977 eingerichtete Sondergericht ist für die Verfolgung schwerer Straftaten zuständig. Die beiden Jordis, wie sie genannt werden, hier in Katalonien, gehören jedoch keiner bewaffneten Untergrundorganisation an. Ihre Verbände haben in den vergangenen Jahren die Großdemonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens organisiert. Die Großdemonstrationen, es waren nämlich viele. Zuletzt beteiligte sich am 11. September 1 Million Menschen an der Kundgebung von ANC und Omnium in Barcelona. Die spanische Staatsanwaltschaft wirft Sánchez und Cuixart aufrührerische Aktivitäten vor. Es geht der Anklagebehörde um die Ereignisse am 20. September, als Einheiten der paramilitärischen Guardia Civil gegen 41 Einrichtungen, Ministerien und Privatwohnungen in Katalonien vorgingen, um das für den 1. Oktober geplante Unabhängigkeitsreferendum zu verhindern. Vor dem Wirtschaftsministerium, das mehr als 12 Stunden lang durchsucht wurde, versammelte sich damals spontan eine große Menschenmenge, um gegen die Razzia zu protestieren. Sánchez und Cuixart stiegen dort auf ein parkendes Fahrzeug der Guardia Civil. Das wurde vorher ein bisschen verschönert, die Scheiben waren zertrümmert und es wurde ein bisschen verunstaltet, um zu der Menge zu sprechen. Dies wird Ihnen ebenso wie Ihre Versuche mit Polizei und Guardia Civil zu verhandeln als aufrührerische Tätigkeit ausgelegt. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Am Montagabend ordnete die zuständige Richterin Frau Carmen Lamela Diaz an, die beiden Aktivisten in Untersuchungshaft zu nehmen. Auch das Stellen einer Kaution lehnte sie ab. Noch am selben Abend wurden sie in das Gefängnis Soto del Real bei Madrid verbracht. Sofort nach Bekanntwerden der Inhaftierung der beiden Jordis kam es in ganz Katalonien zu spontanen Protesten. Am Abend schon hörte man überall den Lärm von Holzlöffeln auf Kochtöpfen. Die Menschen standen in den Fenstern und schlugen auf das Geschirr. In verschiedenen Gemeinden versammelten sich die Menschen vor Rathäusern und Polizeiwachen. Am Dienstagmittag kam es landesweit zu angewiesenen, geordneten und auch zum Teil spontanen Arbeitsniederlegungen. So versammelten sich die Hafenarbeiter in Barcelona an den Quais zu Protestkundgebungen. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau sprach von einer barbarischen Gerichtsentscheidung und kündigte an, zur Unterstützung der Gefangenen die institutionellen Aktivitäten der Stadtverwaltung bis Mittwochabend einzustellen. Für den späteren Dienstagabend war eine Großdemonstration im Zentrum Barcelonas angekündigt. Auch in Berlin wollten sich Katalanen vor der Vertretung der EU-Kommission am Brandenburger Tor versammeln. Die Demo hier in Barcelona lief völlig friedlich ab. Das Einzige, was danach beklagt wurde, waren die Kerzenwachsreste auf den Straßen. Da brauchte die Stadtreinigung ungefähr 24 Stunden, um den Wachs von der Fahrbahn zu kratzen, der da von Hunderttausenden von Kerzen auf den Asphalt getropft war und einige Autos zum Schleudern brachte, besonders Busse. Und dadurch war hier die Gran Via für eine ganze 24-Stunden-Saison gesperrt. Die Spanien-Krise ist natürlich eines der Hauptthemen, aber werfen wir vorher mal einen Blick auf die Tagesthemen in 100 Sekunden und dann widmen wir uns weiter dem Thema Spanien. Die ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sondierung für Jamaika-Koalition auf Bundesebene. Im Anschluss sprachen die Generalsekretäre der Unionsparteien sowie von FDP und Grünen von einer konstruktiven Runde, die aber noch keine konkreten Ergebnisse gebracht habe. Am kommenden Dienstag soll weiter verhandelt werden. Zweiter Tag der Parlamentswahl in Tschechien. Noch bis 14 Uhr können die Bürger ihre Stimme abgeben. In den Umfragen lag zuletzt die populistische ANO-Partei des Milliardärs Babiš vorn. Er ist Kritiker der EU-Flüchtlingspolitik und gegen einen Beitritt zur Eurozone. Entscheidung im Katalonien-Konflikt. Die spanische Regierung und Ministerpräsident Rajoy will heute Zwangsmaßnahmen einleiten, die zur Auflösung des Regionalparlaments führen könnten. Damit sollen die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens unterbunden werden. Terrormiliz IS bekennt sich zu Selbstmordanschlag in Kabul. Der Angriff gestern galt einer schiitischen Moschee. Auch im zentralafghanischen Goa gab es einen Selbstmordanschlag auf ein sunnitisches Gotteshaus. Dazu bekannte sich bislang niemand. Bei beiden Anschlägen wurden insgesamt mindestens 72 Menschen getötet. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Schalke hat mit 2:0 gegen Mainz gewonnen. Die Tore erzielten Goretzka und Burgstaller. Durch den Sieg rückt Schalke vorerst auf Platz 4 der Tabelle vor. Und das Wetter, wechselnde Bewölkung, später aus Westen Regen, im äußersten Osten und Südosten bis zum Abend trocken und freundlich, 13 bis 22 Grad. Ja, das waren die Tagesthemen von heute, 100 Sekunden Nachrichten. Ja, zu dieser Geschichte mit den Kerzen da, das war, wie gesagt, das am Dienstagabend und war eben wegen der Verhaftung von diesen zwei Jordis, von den Vorsitzenden von ANC und Omnium. Und die sitzen jetzt also in Madrid im gleichen Gefängnis, Soto del Real, wo auch die ganz Korrupten sitzen, die, wenn sie geschnappt wurden, dann eingelocht wurden. Also Ignacio González von der PP, dann unser früherer Arbeitgeberpräsident Díaz Ferran und natürlich auch Jordi Pujol Junior, der älteste Sohn von dieser hiesigen Pujol-Mafia. Und den haben sie jetzt erwischt. Also ein Typ, der da drin sitzt wegen Dutzenden von Millionen Betrugsgeschichten, Steuerparadiesen und so. Den haben sie jetzt erwischt, wie er so kleine Geschäfte gemacht hat mit anderen Gefangenen im Knast. Ja, schon zum zweiten Mal übrigens. Das ist, ich meine, wenn man im Knast sitzt, hat man natürlich das Bedürfnis, mit der Außenwelt irgendwie zu kontaktieren. Und die dürfen dann sogar ihr Mobil haben, aber da ist dann die Zahl der Anrufe auch irgendwie beschränkt. Und dann hat er andere Häftlinge davon überzeugt, dass eben also gegen Geld natürlich ihre Telefone oder ihre Chips überlassen. Ne? Und also da, das war am letzten Dienstag und dann ging es eben weiter. Und heute ist also wirklich jetzt, sind die Züge dann wahrscheinlich endgültig aufeinander geprallt, wenn der Rajoy offiziell den nicht den Notstand, aber auch nicht den Ausnahmezustand, sondern einfach von Madrid aus intervenieren kann. Und das ist halt so. Ne? Wenn man anfängt, mit dem Nationalismus zu spielen, das ist wie ein Feuer, das dann um sich greift, was man nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Und da werden wir jetzt sehen, wie die Leute hier dann reagieren, was da losgeht mit Widerstand und Radikalisierung und so. Das ist durchaus möglich. Ne? Nur, warum werde ich nicht hingehen zu dieser Demonstration heute Nachmittag? Ich finde es auch scheiße, dass diese Leute eingelocht wurden, aber das ist keine Bewegung, ja, ist eine Bewegung auch von unten, nicht nur provoziert, aber ist nichts von links. Es geht nicht um wirkliche, reale, konkrete Sachen. Es geht nur, das ist wie so eine Art völkischer Widerstand, ja, und das ist, was mich einfach stört dabei. Auf der spanischen Seite sieht es genau gleich aus, ne? Aber wenn ich dann diese Kerzen sehe, das erinnert mich sofort an die Fackelzüge der Nazis. Tut mir leid, ja. Ja. Übertreibst aber ein bisschen. Oder dieser Wahn, diese Inbrunst, mit der die katalanische Hymne gesungen wird, wie sie mit leuchtenden Augen ihre Fahnen angucken, die Senyera und die Estelada, wie sie ihre Polizisten beklatschen, hier die Mossos und ihre eigenen Politiker natürlich, ne? So Sätze wie "Am sento català", ich fühle mich als Katalane, "al poble", das katalanische Volk, "som una nació", wir sind eine Nation, "la nostra terra", also Erde, unsere Heimaterde, ne? Und ja, das stößt mir alles blöd auf, diese Geschichte. Und auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich auch, ne? Weil es stimmt einfach, dass von Restspanien ein großer Hass da ist, auch gegen Katalonien und die Katalanen, ne? Also auf Polizeiniveau haben wir es ja am 1. Oktober gesehen, ne? Und aber auch interessant finde ich diese Operation der Policía Nacional und Guardia Civil hier einzusetzen, die wurde vorbereitet unter einem Decknamen. In den Führungsspitzen hieß diese Operation, also diese Polizei, die spanische Polizei hierher zu schicken, Operación Copérnico. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat Kopernikus mit Katalonien zu tun? Ne? Das kommt daher, Kopernikus war Pole, ne? Und wenn man sich in Restspanien schimpfend oder verächtlich über die Katalanen redet, dann los Polacos, die Polen, ja. Und dann wählen die also diesen Namen, um hier Katalonien zu besetzen. Man sollte den deutschsprachigen Hörerinnen und Hörern auch etwas erzählen. Es gibt hier eine satirische Fernsehsendung auf dem katalanischen Fernsehen, die heißt Polonia, Polen. Und da wird auf wirklich lustige und satirische Weise die Politik durch den Kakao gezogen. Es gibt viele Politikerparodien. Und diese Woche gab es etwas völlig Lustiges. Also wir haben uns zu Hause scheckig gelacht. Ich kam von der Arbeit nach Hause und gerade lief Polonia und meine Frau sagte, komm mal her, das ist völlig lustig. Der Paragraph 155 war so eine Art Riesenmonster, so eine Art King Kong. Ein riesiges Monster, 12, 15 Meter hoch, der war an Ketten gefesselt. Und Rajoy hat den reingeführt und drohte dem katalanischen Volk mit diesem Monster. Und dann wurde dieses Monster losgelassen. Und was macht das Monster? Es setzt sich erstmal an den Schreibtisch. Nein, es zerstampft erstmal Rajoy unter seiner Tatze. Der liegt dann da verkrümmt und zertreten auf dem Boden. Seine Stellvertreterin, die Sanz de Maria, haut wirklich kreischend ab. Das Monster setzt sich an einen riesigen Schreibtisch und unterschreibt erstmal alle möglichen Haftbefehle. Gut, das war erstmal eine satirische Betrachtung, wie die Katalanen selber mit diesem Thema auf lustige Weise umgehen. Ja, es gibt viele Parallelen, Werner, zu nationalistischen, rechtsnationalistischen Bewegungen und Bestrebungen. Die sind zweifellos alle da, die kann man einfach nicht von der Hand weisen. Nur die Katalanen sind eben insgesamt keine, könnte man sagen, rechte Bewegung, die katalanistische Bewegung, obwohl es Menschen gibt, die behaupten, die wären zumindest Wirtschaftsrechte. Da gibt es hier an der Uni einen Professor, der ist auch Pro-Spanien-Aktivist, Arenas heißt der, Rafael Arenas, der ist übrigens auch der Dozent von Frau Ana Gabriel von der CUP. Die haben beide Jura studiert. Sie hat bei ihm internationales Privatrecht gelernt, die Independentista-Führerin Ana Gabriel, und die hatten vor einiger Zeit eine lange Debatte in der Uni, und da hat die Taz auch einige Auszüge abgedruckt, und da heißt es zum Beispiel, dass die Unabhängigkeitsbewegung sehr antifaschistisch wäre. Das behauptet Frau Ana Gabriel, die sagt, mitten in einem der größten EU-Länder und in einer wirtschaftlich bedeutenden Region mit Barcelona und der Costa Brava, die Deutsche als Urlaubsziel kennen. Der Streit in Katalonien betrifft vor allem deshalb auch Deutschland, weil die Regionalregierung will, dass der neue Staat in die Europäische Union und die Eurozone aufgenommen wird. Nun wird also immer wieder behauptet, diese Bewegung wäre links. Was daran links ist, sind die Free Kurdistan-Plakate, das schwarze T-Shirt mit linkspolitischen Parolen, die die KUB-Leute tragen. Nur die KUB-Leute sind ein kleines Häuflein, das praktisch untergeht in der bürgerlichen Bewegung. Und da kann man nun diskutieren, wie links oder ob die wirklich links sind und wie weit das geht. Der Herr Arenas behauptet jedenfalls, die KUB wäre, sagen wir mal, ein Feigenblatt für die katalanische Bourgeoisie, um an die Linke ranzukommen und auch die Linke zu spalten. Er selber behauptet, die Unabhängigkeitsbewegung sei rechts und nicht links. Und er sagt, die Unabhängigkeitsbewegung wird von rechts geführt. Unumstritten ist, dass die Unabhängigkeitsbewegung vor allem wegen der Wirtschaftskrise ab 2007 und den Massenprotesten 2011 gegen die Sparmaßnahmen, die Arbeitslosigkeit und die Korruption an Fahrt gewonnen hat. Weil es ja eben mit der anderen Bewegung nicht klappte, hat man sich in die Unabhängigkeit eingeklinkt. Wie groß ist die Chance auf eine linke und eine linkere Politik in einem unabhängigen Katalonien? Das ist die große Frage. Herr Arenas sagt dazu, man braucht sich nur die konkreten Maßnahmen anzusehen, die diese sogenannte unabhängige Regierung bisher getroffen hat. Fahren wir mal nach Tarragona. Hier entsteht auf einer Fläche von mehr als 74 Hektar direkt am Mittelmeer ein gigantischer Komplex aus Spielcasinos, Hotels und Geschäften. Ein mediterranes Las Vegas. Der Hardrock-Café-Konzern aus den USA will dort 1200 Glücksspielautomaten und 1000 Spieltische für Poker und ähnliches aufbauen. Gelockt, Achtung, hat die katalanische Regionalregierung potenzielle Investoren mit großzügigen Steuerermäßigungen. Das ist das Gegenteil von einer fortschrittlichen linken Politik, sagt Rafael Arenas, der ehemalige Juraprofessor von Ana Gabriel. Er will zwar auch mehr soziale Gerechtigkeit, aber seine Forderungen sind moderater. Er ist 50, also fast 10 Jahre älter als Gabriel, hat einen kurzgeschnittenen Vollbart und trägt ein frisch gebügeltes weißes Hemd. Also keine T-Shirts mit Parolen. Er hat 3 Kinder und von derselben Frau und zieht den Nachwuchs auch noch selber auf. Dass die Separatisten im katalanischen Parlament das Casino-Projekt nicht gestoppt und dessen Steuerbefreiung gestrichen haben, zeigt Arenas. Zitat: In den Bereichen, wo Katalonien Gesetzgebungskompetenz hat, haben die Unabhängigkeitsbefürworter fast nichts gemacht. Sie hätten auch nicht die Beteiligung von Privatunternehmen am Gesundheits- und am Bildungswesen zurückgedrängt. Er sagt also, die praktische Politik, die diese Leute bisher gemacht haben, in den wenigen Bereichen, wo sie überhaupt Politik gemacht haben, außer für die Unabhängigkeit zu klingeln und zu schreien, wären eben rechte Dinge vorgenommen worden und keine linke Politik sei gemacht worden. Das behauptet Herr Arenas. So viel zu der Frage, ist die Politik der Unabhängigkeitsbewegung links oder rechts? Weitere Meldungen im heutigen Niemandsland. Ich habe hier mal die Presse aufgeschlagen. Werfen wir mal einen Blick auf die Taz. Die kommt heute an die Internetkioske, wenn ich das mal so sagen darf, mit verschiedenen Meldungen. Es geht um die Koalitionssondierung in Berlin. Das erste Mal an einem Tisch. Die Parteichefs von Union, FDP und Grünen redeten 5 Stunden über Jamaika. Was dabei rausgekommen ist? Dazu gibt es eine Analyse in der Taz heute. Zum Thema Jamaika und zum Thema Grüne in der Regierung müsste man natürlich noch einiges sagen. Die Grünen müssen zeigen, dass es ihnen nicht nur um die Erfüllung von Karrierezielen geht, meint Frau Barbara Supp im Spiegel. Wenn man in diesen Tagen die 2 Spitzenkandidaten der Grünen sieht, besonders Herrn Cem Özdemir, die sind absolut geil auf ihre Ministerposten. Moment, war da mal was, fragt Frau Supp im Spiegel. Es geht um eine mögliche Regierungskoalition. Aus, Achtung, Schwarz, Gelb und Grün. Und die grüne Spitze kann es kaum erwarten, dass sie Wirklichkeit wird. Es geht darum, sich mit der Union zu arrangieren, also auch mit einer CSU, die jede Zuwanderung scheut, Grenzen am liebsten dicht machen würde und jetzt als Reaktion auf die AfD noch weiter nach rechts schwenken will. Mit denen wollen die Grünen nun gemeinsame Sache machen und mit einer FDP, die alles, was im TUI-Reisekatalog vorkommt, als sicheres Herkunftsland begreift und die in Europa noch härter und unsolidarischer auftreten will als Wolfgang Schäuble. Mit einem Jamaika-Arrangement droht den Grünen nichts weniger als die Selbstverleugnung, vorausgesetzt, dass es überhaupt noch etwas gibt, das man verleugnen kann. In Zeiten wie diesen werden gern die alten Bilder hervorgeholt, die neuen im Bundestag 1983 und die gefrorenen Blicke von Helmut Kohl, der auf den Al-Kapa-Pullover eines vollbärtigen schwäbischen Studienrats trifft. Die alten Wörter werden hervorgeholt, die einst das Selbstverständnis der Grünen beschrieben, ökologisch, basisdemokratisch, gewaltfrei, antimilitaristisch, sozial und weltoffen, gehörten auch dazu. Dann kam Joschka Fischer, Außenminister einer rot-grünen Koalition, der seine Partei, der Zivildienstleister, in den Kosovo-Krieg zerrte, hetzte und dabei von der widerspenstigen Basis wenig übrig ließ. Dann kam Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der sich blitzschnell vom Kritiker der Autoindustrie zu deren Anwalt und Lobbyist wandelte und auch sonst oft wie ein CDU-Politiker klingt, zum Beispiel wenn es um sichere Herkunftsländer von Migranten geht. Die dritte Stufe der Selbstentfremdung will nun Cem Özdemir vollziehen. Der Parteivorsitzende kann es kaum abwarten, endlich Minister zu werden. Egal, wer da noch so mitregiert. Kompromissbereitschaft und Opportunismus dampfen ihm in diesen Tagen aus allen Knopflöchern. Die sind also völlig geil auf die Ministerposten. Da gibt es natürlich auch Dienstwagen. Es gibt Glamour, man kann rumreisen. Es gibt sehr viele Vergütungen. Es gibt nachher eine sichere Rente. Es gibt also einiges, was man sich da ja an den Hut stecken kann. Naja, da beweist sich wieder mal, was jemand gesagt hat. Der Schein bestimmt das Bewusstsein. Der Geldschein nämlich. Gut, frei nach Marx. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Contra FM Radio Libre in Barcelona. Gucken wir weiter. Koalitionssondierung in Berlin, also die laufen. Kommentar, es geht in der Linkspartei angeblich um einen großen Streit. Da wird Frau Sarah Wagenknecht jetzt mittlerweile auch ein bisschen angegriffen. Es geht um die linke Linie dieser Partei und wie sie sich nun verhalten soll als Oppositionspartei, welche konkreten Linien sie ziehen will. Vom Stadion in den Bundestag. Die AfD bringt neue Kompetenzen in den Bundestag ein. Mit Nachwuchspolitiker Sebastian Münzemeier sitzt gerade ein verurteilter Hooligan im Plenum. Schreibt die Taz. Kampf mit deutschen Waffen, Gefecht zwischen Kurden und Irakern. Kurdische Peschmerga und irakische Streitkräfte bekämpfen sich nördlich von Kirkuk. Womöglich mit dabei Waffen aus Deutschland. Wir wissen ja nun, dass deutsche Bundeswehrausbilder die Streitkräfte Kurdistan beziehungsweise die dem Westen gut gesonnenen Streitkräfte Kurdistan ausgebildet werden an deutschen Panzern und deutschen Waffen. Dann verheerende Anschläge in Afghanistan, Dutzende Tote bei Moscheeangriffen. Bei zwei Angriffen auf Moscheen sind in Afghanistan mindestens 30 Menschen gestorben. Der Islamische Staat hat sich heute zu diesen Anschlägen bekannt. Dann Nachwuchsverbände treffen sich, Jugend trainiert für Jamaika, schreibt die Taz spöttisch. In Berlin treffen sich die Jugendverbände von Union, FDP und Grünen. Das Kennenlernen zeigt, vor allem die großen Fragen trennen sie. Jugend trainiert für Jamaika, das ist gut. Werfen wir einen Blick auf die Schlagzeilen der jungen Welt. Hier ist natürlich ganz groß an erster Stelle, treue Vasallen für Rajoy heißt es hier. Herr André Scheer schreibt da über den Katalonien-Konflikt. Spaniens Sozialdemokraten unterstützen Aufhebung der Autonomie Kataloniens. Madrid plant auch Kontrolle von Medien, Polizei und Schulen, was wir gerade schon gesagt haben. Sehr kritisch dieser Herr Scheer mit der PSOE, mit den Sozialdemokraten. An denen lässt er in seinem Artikel, der relativ lang ist, eigentlich kein gutes Haar. Diese Politik betrifft nun mittlerweile auch schon die Rathäuser und geht bis in die untersten Ebenen hinein. Das heißt, der nationalistische Streit und Zank zerstört auch mittlerweile das gute Klima, das bisher in den katalanischen Rathäusern herrscht. In Barcelona zum Beispiel droht Bürgermeisterin Ada Colau derweil den Bruch der örtlichen Koalition ihres Linksbündnisses Barcelona en Comú mit der sozialdemokratischen PSC an. Sie werde ihre Basis befragen, ob das Bündnis mit dem katalanischen PSOE-Ableger fortgeführt werden könne, wenn sich dieser hinter die Aufhebung der Autonomie stellt. Colau lehnt sowohl die Aktivierung des Artikels 155 als auch die einseitige Unabhängigkeitserklärung durch Puigdemont ab. Ja, ich glaube, wenn sie versucht, sich auf den hiesigen Ableger von dieser PSOE dem anzunähern, ich glaube, das funktioniert am Ende auch nicht. Ne? Am Ende ist es halt doch die Zentrale, der Apparat der Sozialistischen Partei, der das Sagen hat, und hat man ja jetzt gesehen, wie die hinter den Kulissen mauscheln, die zwei rechten Parteien mit eben auch diesen angeblichen Sozialisten. Und das ist halt, also der Sanchez von der PSOE, der will sich jetzt so verkaufen, dass er eben sagt, ja, wir müssen da mitmachen, diesen 155, aber unsere Rolle ist dabei, dass dieser so suave wie möglich angewendet wird, dieser Artikel, ne? Also, dass es soll nur gehen um einen sehr begrenzten, chirurgischen, einen weichen und kaum merklichen, graduellen Eingriff. Das ist seine Rolle bei dieser Geschichte. Angeblich haben sie dann auch schon geredet über Neuwahlen, um da einen Endpunkt zu finden. Ja, die sind angesetzt für Januar schon. Ja, das hat man so gesagt, aber die PSOE hat das, glaube ich, lanciert. Sie hätten mit dem Rajoy ausgemacht Januar, aber der hat sofort wieder dementiert. Also wie immer will er sich nicht festlegen. Wir werden sehen, was da auf uns zukommen wird. Eines muss man wirklich sagen, solche Bewegungen und solche Konflikte können und könnten eine Eigendynamik entwickeln, die ab einem gewissen Punkt niemand mehr kontrollieren kann. Besonders was die sogenannte Straße betrifft, da wird sich dann einiges abspielen und da wird einiges passieren. Thema Katastrophen. Der Wirbelsturm Xavier hat folgende Schadensbilanz erzeugt. 7 Tote, 73 Verletzte, 20.000 Polizei- und Feuerwehrkräfte im Einsatz, 2 Millionen Bäume wurden umgestürzt oder geschädigt, 7.800 Regionalzüge fielen aus, 240 Fernzüge fielen aus, 500 Bahnschadstellen wurden gemeldet und 2,5 Millionen Fahrgäste waren von den Störungen betroffen. Der Gesamtschaden für deutsche Versicherer beläuft sich bis zu 200 Millionen Euro. Und das Ganze passierte vor knapp einer Woche in Norddeutschland. Viele vermuten nun, dass das schon die ersten großen Warnungen der Klimakatastrophe sind. Thema Bundeswehr, Thema Imperialismus, Thema Auslandseinsätze. Zumindest bis Ende März sollen deutsche Soldaten Dienst im Ausland tun. Union und SPD haben sich darauf geeinigt, die Auslandseinsätze der Bundeswehr zunächst bis Ende März zu verlängern. Einen entsprechenden Beschluss soll das Kabinett am Mittwoch fassen. Bei einem Treffen im Kanzleramt am vergangenen Donnerstag unterrichteten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Kanzleramtschef Peter Altmaier die zuständigen Politiker der Koalitionsparteien sowie der Grünen und der FDP über die Pläne. Im Bundestag sollen die Abgeordneten von Grünen und FDP so die Verabredung unabhängig von den Interessen der Union abstimmen können, damit die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition nicht belastet werden. Über die Verlängerung der Einsätze soll jeweils einzeln und nicht im Paket abgestimmt werden. Die Grünen hatten zum Beispiel dem Einsatz in Mali zugestimmt, sich aber bei der Irak-Mission enthalten. Die Parlamentarier der FDP wollten sich ruhig beraten, wie der Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sagt. Ja, FDP, Graf Lambsdorff, da klingeln bei uns hier im Niemandslandstudio die Alarmglocken. Werner wird dazu gleich etwas sagen. Graf Lambsdorff, ein Adliger von altem Schrot und Korn. Unsere Abgeordneten haben vor allem einen Anspruch darauf, zunächst einmal gründlich informiert zu werden und so weiter. Ja, die FDP ist wieder da. Ein Graf Lambsdorff ist auch wieder dabei. Mitte Mang. Was können wir über Graf Lambsdorff sagen? Wer war das? Und Mende, ist Mende nicht Erich, auch wieder? Erich Mende. Der vorne auf dem gelben Wagen, vorne beim Kutscher saß. Nee, das war Scheel. Scheel hat das ja war das ja der Scheel, ach genau. Der, hoch klar, den habe ich jetzt verwechselt, hoch auf dem gelben Wagen, genau. Nee, der Mende ist ja der schon in 50er Jahren dann in Wahlkampf gegangen ist. Ich glaube, das war der Nachfolger von Heuss dann bei der FDP. Und dann hat er Wahlkampf gemacht. Also wer Adenauer weghaben will, der muss uns wählen, der muss FDP wählen. Dann waren die Wahlen vorbei. Und was hat er gemacht? Mit Adenauer zusammen eine Koalition gebildet. Das ist die Umfaller FDP. Aber damals sind sie hin und her und umgefallen, aber inzwischen haben sie sich gebessert. Heute fallen sie nicht mehr um. Heute sind sie stramm rechts. Neoliberal. Die Farbe Gelb spielt dann natürlich eine Rolle. Das ist die offizielle Farbe der Partei. Hoch auf dem gelben Wagen. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager. Die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Ja, das war Herr Walter Scheel, 1973 im Wahlkampf der Hit überhaupt, Hoch auf dem gelben Wagen, ein altes deutsches Volkslied, als Wahlkampfpropaganda der FDP genutzt. Das Leben ist bitter und süß wie fein, du musst runterkommen und dich entscheiden zwischen hinterherren und gelassen. Ich meine unverkrampft die Dinge kommen lassen. Denn mein Glück geht tanzen, mit Glück kommt heim. Dinge gehen, Dinge bleiben. Ist nicht gesund, so Kampf und Kampf, wenn du es grad nicht ändern kannst. Das Leben küsst und tanzt mit mir, yeah. Aber was gut ist, wird passieren. Und wenn's gut ist, bleibt's bei dir. Jede Liebe wird irgendwann ans Licht kommen. Es ist so einfach und nicht schwer. Ist nur so, dass ich mich so anfühl. Hey, du lebst und lebst und lebst und lebst. Lebst und lebst und lebst. So oder so oder so. Will ich gern mal hören. So oder so oder so. So. Berlin, von da oben bis hier und tanz mit mir, yeah. Aber was gut ist, wird passieren. Und wenn's gut ist, bleibt's bei mir. Jede Liebe wird irgendwann ans Licht kommen. Es ist so einfach und nicht schwer. Ist nur so, dass ich mich so anfühl. Hey, du lebst und lebst und lebst und lebst. Lebst und lebst und lebst. Und la la la la la, lamentieren nichts, sagt der Vater zu den Emo-Mädchen. Unser Herz hängt oft an denen, die schrecklich wehtun und nur aus sein oder eben so für immer bleiben, weil sie gut tun, passen und heilen. Und ja, musst du nicht nur weinen, nur weil irgendein Idiot gegangen ist. Oh ja. Yeah. Ach komm, tanz mit mir, yeah. Was gut ist, wird passieren. Und wenn's gut ist, bleibt's bei dir. Jede Liebe wird irgendwann ans Licht kommen. Es ist so einfach und nicht schwer. Es ist nur so, dass ich mich so anfühl. Hey, du lebst und lebst und lebst und lebst. Lebst und lebst und lebst. Oder so, oder so. Was gut ist, wird passieren. Oder so, oder so. Es gut ist, bleibt's hier. Oder so, oder so. Live. Gutes wird passieren. Moment. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie hören Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache hier bei Contrabanda FM in Barcelona. Live von der Plaza Real von 10 bis 12 Uhr jeden Samstag. Blauer Himmel über der Stadt, eine angespannte Ruhe herrscht. In einer krisengeplagten Unruheprovinz, so könnte man Katalonien mittlerweile schon nennen. Die Unruheprovinz Katalonien. Gott sei Dank haben wir das Kino. Was gibt es da? Ja, nicht nur Kino, auch Fußball. Es gibt 100.000 Sachen, um sich irgendwie doch abzulenken von diesen ganzen Geschichten. Also wer zum Beispiel sich heute Abend nicht angucken will, Barça gegen Malaga, der kann sofort in die Filmothek gehen. Allerdings fängt es schon über eine Stunde vorher an. Da sind jetzt wieder die deutschen Filmwochen angelaufen. Seit vorgestern läuft es. Und geht noch bis 5. November. Also heute Abend gibt's da um 19.30 Uhr die Welt der Wunderlichs. Das heißt es hier, eine überdrehte Screwball-Komödie. Eine junge Frau, alleinerziehende Mutter, die sich mit ihren ganzen Familienangehörigen da herumschlagen muss. Aber alles zusammen ein brillantes Ensemble aus Schauspielern. Danny Levy ist der Regisseur. Dann morgen geht's weiter um 19 Uhr schon Casting. Eine Fernsehregisseurin sucht für ihren ersten Film die ganz perfekte Besetzung der Rollen. Hat irgendwie auch was zu tun mit die bitteren Tränen der Petra von Kant von Fassbinder. Montag gibt's da nichts in der Filmothek, aber dann wieder am Dienstag um 20.15 Uhr abends Titel Boys. Also Bild- und Tondokumente zu Beuys, aber eben nicht nur als Künstler, sondern auch Beuys als Mensch, als Lehrer und als Kandidat für die Grünen. Aber wen jetzt das Gesamtkunstwerk Beuys nicht so sehr interessiert, der hat am gleichen Tag, auch am Dienstag, die Möglichkeit, ins Goethe-Institut zu gehen. Da ist jetzt, was früher das Mittwochskino war, am Dienstagabend um 8 Uhr von Fatih Akin. Der ist allerdings schon ein bisschen älter, der ist von 2002. Also ein Epos über eine italienische Immigrantenfamilie aus und da geht es dann um solche Geschichten, Heimweh, Erwachsenwerden, beruflicher Erfolg und eben das Private. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, weiter geht's da in der Filmothek, 20 Uhr am Mittwoch, 24 Wochen, heißt das, eine Frau, die ein Kind erwartet, aber schon weiß, dass das Probleme haben wird, Down-Syndrom und so weiter. Donnerstag, 20.30 Uhr, Zerrumpelt Herz heißt der. Da habe ich mir den Trailer angeguckt, sehr schön. Und auch der am nächsten Tag, am Freitag um 19.30 Uhr, der heißt Alki Alki. Worum es da geht, kann man sich schon denken, aber auch sehr empfehlenswert. Ich habe einen Film gesehen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Den möchte ich dem Niemandsland-Publikum empfehlen. Der Film heißt Mordi. Ist die Koseform des Namens Mord. Ist ein Film, der spielt in Kanada in den 1930er Jahren. Und da geht es um einen Mann, der heißt Everett Lewis, gespielt von Ethan Hawke. Der ist mittlerweile bekannt geworden als Schauspieler. Der lebt als Grantelinger Hausierer, zurückgezogen an der Ostküste. Gegen die Einsamkeit und für etwas Ordnung in seiner kleinen Karte entscheidet er sich, eine Haushälterin zu engagieren. Aber auf seine Annonce meldet sich nur alleine, einzig und alleine, eine gewisse Maud Dowley, gespielt von Sally Hawkins. Als Kind an rheumatischer Arthritis erkrankt, ist sie sehr zierlich, humpelt und ihre Hände sind ziemlich verkrüppelt. Maud hat nur einen Wunsch. Sie will weg von der Familie, die ihr nichts zutraut. Sie lebt bei ihrer Tante und sie will malen. Und die ersten Ölfarben bekommt sie ausgerechnet von Everett geschenkt. Der hat längst erkannt, dass Maud als Haushälterin nichts taugt. Zuerst will er sie rausschmeißen, aber dann hat er sich so an sie gewöhnt, dass er sie akzeptiert. Statt zu putzen, bemalt sie lieber Stück für Stück das ganze Haus mit farbenfrohen Bildern. Doch trotz alledem oder gerade deswegen empfindet Everett mehr und mehr für Maud, auch wenn Liebe und zarte Gefühle bisher in seinem Leben nicht vorkamen. Mordi erzählt die wahre und sehr berührende Geschichte von Everett und Maud, die beide vom Leben nie begünstigt wurden, aber durch ihre Liebe füreinander das größte Glück fanden. No one else. Noch in den letzten Jahren ihres Lebens erlebte Maud Lewis ihren Durchbruch als Folk-Art-Künstlerin. Ihre Gemälde hängen heute in zahlreichen Kunstsammlungen weltweit. Run away. Hallo, Charles. Schwester, ich habe das Haus verkauft. Unser Haus? Maud, Mom hat es mir vererbt. Ich würde es in Ordnung halten. Du kannst dich nicht mal um dich selbst kümmern. Ich suche eine Arbeit oder so etwas. Eine Arbeit? Was für eine Arbeit? Das weiß ich nicht. Ich denke dran, eine Frau einzustellen, die mir im Haus hilft. Ich möchte einen Zettel aufhängen. Ich bin Maud. Müsste wirklich schön sein, wenn irgendjemand für sie da wäre. Ich erkläre dir mal, wie das hier zugeht. Erst komme ich, dann die Hunde, dann meine Hühner, dann du. Wollen sie mich hier haben oder nicht? Sonst verschwinde ich sofort. Wer hat dir gesagt, du darfst Feen an die Wand malen? Ich finde, es sieht gut aus. Haben Sie das kleine Huhn da gemalt? Ja, so kann ich mich immer an seine glücklicheren Tage erinnern. Ich würde gern eins von Ihren größeren Bildern sehen. $5. Abgemacht. Sie werden erleben, dass Maud Lewis ihre Bilder immer noch auf der Treppe vor ihrem kleinen Haus hier in Marshalltown, Nova Scotia, verkauft. Du kannst was Besseres finden als mich. Ich habe alles, was ich will bei dir. Ich habe alles. Ich liebe Fenster. Das ganze Leben ist in einem Bilderrahmen. Direkt vor uns. Radion är som en stor biograf i ditt huvud. Så lyssna. Lyssna till Niemandsland 91,4 FM Contrabanda Barcelona. Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spinne Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand hochkriecht, wenn's blank und frisch gebadet riecht, bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und Ärger lasse ich mein rotes Barthaar stehen und lass den Tag vorübergehen. Sitz am Fenster, lese meine Zeitung, decke Bein mit Bein, sehe und rieche nebenbei das ganze Sonntagsein allein. Da-dam, dam, dam, da-dam, yam, bam, ba-dam, bam, bam, bam, bam, bim. Da treten sie zum Kirchgang an, Familie, Leittiere voran. Hütchen, Schüchen, Täschchen passend, ihre Männer unterfassend, die sie heimlich vorwärts schieben, weil die gern zu Hause blieben. Und dann kommen sie zurück mit dem gleichen bösen Blick. Hütchen, Schüchen, Täschchen passend, ihre Männer unterfassend, die sie heimlich heimwärts ziehen, dass sie nicht in Kneipen fliehen. Dam, da, dam, dam, dam, da, dam, dam, dam, da, dam. Wenn die Bratendüfte wehen, Jungfrau und den Kaplan umstehen, der so nette Witzchen macht und wenn es dann so harmlos lacht, wenn auf allen Fensterbänken Pudding dampft und aus den Schenken schallt das Lied vom Wiesengrund und das am Bach ein Bierklein stund, alle Glocken läuten mit, die ganze Stadt kriegt Appetit, das ist dann genau die Zeit, da friere ich vor Gemütlichkeit. Da hockt die ganze Stadt und mampft, das Bratenschweiß aus Fenstern dampft. Durch die fette Stille dringen Gaumen, Schnalzen, Schüssel klingen. Messer, die auf Knochen stoßen und das Blubbern dicker Soßen. Hat nicht irgendwas geschrien, jetzt bloß nicht aus dem Fenster sehen, wo auf Hausvorgartenmauern ausgefranste Krähen lauern. Was er wohl geschrien hat, ich werd so entsetzlich satt. Dam, da, dam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Wenn Zigarrenwolken schweben, aufgeblähte Nüstern beben, aus Musik tun Donauwellen, plätschern über Mägenquellen, hat die Luft sich angestaut, die ganze Stadt hockt und verdaut. Woher kam der laute Knall? Brach da ein Flugzeug durch den Stall? Oder ob etwa die Stadt ihr Bäuerchen gelassen hat? Die Luft riecht süß und säuerlich, ich glaube, ich erbreche mich. Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, bam, bam. Dann geht's zu den Schlachtfeldstätten, um im Geiste mitzutreten, mitzuschießen, mitzustechen, sich für Wochentags zu rächen, um im Chor Worte zu hören, die beim Gottesdienst nur stören. Schinken, Speck, Gesichter lachen, treuherzig, weil Knochen krachen, werden ich verstopft die Ohren, meiner Kinder Traum verloren. Hocken auf den Stadtparkbänken, Kreise, die an sie dann denken. Und dann die Spaziergangstunde, durch die Stadt zweimal die Runde. Hüte ziehen, spärlich nicken, wenn ein Chef kommt, tiefer bücken. Achtung, dass die Sahne ballen, dann nicht in den Rinnstein rollen. Kinder baumeln, ziehen Hände, Manadin, bunte Fremde, fliegen Beine ausgefetzt, sorgsam an den Hals gesetzt, dass sie die Kinder beißen sollen, wenn sie zum Bahndamm fliehen wollen. Dam, da, dam, dam, dam, da, dam. Wenn zur Ruhe die Glocken läuten, Kneipen nur ihr Licht vergeuden. Wird's in Kautschecken beschaulich, das ist dann die Zeit, da trau ich mich hinaus, um nachzusehen, ob die Sterne richtig stehen. Abendstille überall bloß, manchmal lachen wie ein Windstoß über ein Mattscheibenspäßchen. Jeder schlürft noch rasch ein Gläschen und stöhnt über seinen Bauch und unseren kranken Nachbarn auch. Bam, badam, bam, bam, bam. Dankeschön. Hola, ja és octubre a Niemandsland. Contrabanda 91.4 de la FM. Das Lied, das Sie soeben hörten, war übrigens von Herrn Götz Wittmann, aber der Text stammt natürlich von Franz Josef Degenhardt. Deutscher Sonntag, ein Klassiker unter den Protestliedern der damaligen Liedermacherszene der 70er und 80er Jahre in Deutschland. Franz Josef Degenhardt von dem wunderbaren Album Freunde feiern sein Werk. Wir befinden uns in der Zielgeraden, in der Schlussphase des heutigen Niemandslandes. Werner, du wolltest noch mit einer positiven Nachricht die Zuhörer verblüffen. Ja, weil seither haben wir ja praktisch nur über Katalonien geredet und ja, auch über diese Soap-Opera, dieser Culebron, der immer weitergeht und jetzt aber vielleicht, wer weiß es, in einer griechischen Tragödie endet. Mal sehen. Aber nur noch eine positive Nachricht, genau. Da habe ich gestern zufällig mitgekriegt, dass es in Twitter ein Gewitter gegeben hat, ein Unwetter. Also da wurde ein Typ runtergemacht und beleidigt. Und ein Kotsturm. Ja, genau. Und was sieht man auf dem Video? Da sieht man einen jungen Mann, so Ende 20 in Brasilien, irgendwo auf einer Nebenstraße auf dem Rinnstein sitzen und ist, in, wie das die jungen und auch älteren Leute machen, in sein Handy vertieft. Ne? Und unmerklich kommt dann von hinten ein Hund angeschlichen, hebt das Bein und pinkelt ihm an den Rücken. Und wo der dann merkt, dass ihm da was Warmes den Rücken runterläuft, springt er auf, dreht sich um und tritt mit voller Wucht nach dem Hund, hat ihn aber nicht getroffen. Naja, der Hund ist dann weggelaufen und er dann auch. Und dann ging es eben los. Wie kann man so Tiere behandeln und so. Jetzt, aber am nächsten Tag hat dann der sich gemeldet, ja, und hat dann die Fortsetzung erzählt. Er kam dann am nächsten Tag zurück an den Tatort und hat dann versucht, bei den Nachbarn rauszukriegen, wem der Hund gehört. Und dann stellt sich raus, dass der Hund niemand gehört, sondern das war einfach so ein Straßenköter. Und was hat er dann gemacht? Der hat ihn mit zu sich nach Hause genommen. Und dann ging es natürlich wieder los in Twitter, aber genau andersrum. Jetzt war er plötzlich der große Held. Ist das nicht ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft? Ja, natürlich. Das lässt die Menschheit aufatmen, dass es so viel Mitgefühl und Anteilnahme an Schicksalen gibt. Das könnte ein Wort zum Sonntag gewesen sein. Sonntag ist morgen. Gut, wir müssen raus, Werner. Ich habe hier noch ein Lied von einem Edelhipster, einem edelgrauen Hipster, das werde ich gleich spielen zum Abschluss. Aber abschließende Worte. Was wird ja geschehen? Nur noch ein Wort zum Sonntag, auch wegen dieser ganzen Katalonien-Geschichte. Da wer nicht so recht weiß, wohin, was er davon halten soll und so, dann ich kann nur empfehlen, sich auf die alte Weisheit zurückzuziehen. Ni Dios, ni Patria, ni Rey, oder auf Deutsch kein Gott, kein König, aber eben auch kein Vaterland. Das ist wichtig. In diesem Sinne, tschüss, schönes Wochenende. Tschüss. Das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, Contrabanda. Sendet gleich weiter, Musik aus der Zickler Wind, die Musik des 20. Jahrhunderts von unserem Freund Albert, wird um 12 Uhr beginnen. Bis dahin sind wir aus dem Studio. Haben Sie viel Spaß an diesem Wochenende. Feiern Sie, protestieren Sie gegen gute und richtige Sachen. Für gute und richtige Sachen, nicht gegen gute Sachen. Und werden Sie glücklich. Tschüss, Agur, Adeo. Und hören Sie Niemandsland im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Und die Touristen werden wegbleiben. Das ist vielleicht eine gute Nachricht für viele. Super Atmo, super Laune, super Party, super geil. Super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super geil. Super ätzend, super hässlich, super heftig, super geil. Super horny, super sporty, super sick, super geil. Super Drehbuch, super Story, super Film, super geil. Super Blog, super Content, super wichtig, super geil. Super luftig, super fruchtig, super lecker, super geil. Super Mario, super Mutti, super Mark. Super geil. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Denn du bist super geil. Super Nachbarn, super locker, super Wohnung, super geil. Super Album, super Single, super Show, super geil. Super Hose. Super Bluse, super Outfit, super geil. Super niedlich, super friedlich, super Nanny, super geil. Super Autor, super spannend, super Buch, super geil. Super Trooper, super Ranger, super Flanger, super geil. Super selten, super teuer, super slick. Super geil. Superstars, Supermodels, Superman. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Denn du bist super geil. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil, denn du bist super geil, geil. Das ist wirklich super geil. Super Sachen, ja. Super geil, natürlich, ja. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil, denn du bist super geil, super geil, we'll be right back. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Der Ruf Viva España hat natürlich aus historischen Gründen hier, besonders in Katalonien, einen sehr unheilvollen Klang, als 1939 im März die Franco-Truppen, das heißt die Söldner, Marokkaner, Deutsche, Italiener, in die Stadt einzogen. Das Volk war besiegt und alles rief Viva España, Viva España, Viva Franco. Diese gleichen Rufe jetzt wieder hier so massiv in den Straßen zu hören, wird natürlich die ein oder andere Sensibilität doch ziemlich verletzen. Das muss man einfach wissen, sonst versteht man einige Zusammenhänge hier nicht. Es ist also kein harmloser Ruf. Es ist genauso wie, wenn jemand ruft, ein Hoch auf Deutschland, dann gibt es natürlich direkt Leute, die sagen, ja, überlegt mal, was im Namen Deutschlands alles so gemacht und verbrochen wurde im Laufe der Geschichte und im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. So sieht's aus. Und das sollte man wissen. Übrigens hier ein Kinderwagen. Da hat ein kleines Kind vehement eine Europafahne. Und die Kleinen freuen sich natürlich, dass hier ordentlich was los ist in der Straße. Immer wieder Puigdemont ins Gefängnis, Puigdemont ins Gefängnis. Sobre la mesa, el periódico de ayer me observa mudo. Auf dem Tisch liegt die Zeitung von gestern. Stumm schaut sie mich an.